Jill, Pottweiler, vier Brüder, vier Elemente. Jill, ich hab schon immer meine Träume gehabt, denn dieses Leben ist ein feuriger Pfad. Denn du musst festhalten, weiterhin an Träume zu glauben, Bruder. Seit Tag 1 hab ich Feuer im Auge, ich seh wie Träume verwehen. Leute sterben, Väter mit Kindern gefeuert werden. Ich seh dumme Menschen mit mangelnden Hirn. Doch keiner von ihnen lischt die Flammen in mir. Wenn du die Flamme verlierst, geht deine Seele heute an den Teufel im Fegefeuer. Mann, ich lebe in Deutschland, hier sind die Herzen krank. Und ich will Wärme vergeben, mach die Kerzen an. Und glaub mir, Bruder, dieses Leben hier ist mühselig. Doch die Flamme in mir, ja, sie glüht ewig. Vier Brüder, jeder kennt den anderen. Vier Brüder und jeder ein Element des Ganzen. Auch wenn sich mal das Glück nimmt, anderen Weg nimmt, nimmst dir selbst in die Hand. Oder nur dann geht's dir gut, nimm mir deinen Kopf, sonst leidest du. Ab heute dein ganzes Leben. Ich wär die Welt verdammt, ich kann nicht sehen, wie der Mensch für mich Geld verlangt. Ich wurde von Gott geschickt, um Leben zu retten. Wenn ich Leid sehe, muss ich mich im Nebel verstecken. Leider haben die Menschen weniger Zeit. Und ich muss sehen, wie der liebe Gott jeden Tag weint. Ich sollte Gutes bewirken, sollte durchstehen und Menschen bewegen. Gebe allen hier die Chance, bis ans Ende zu leben. Doch die Leute hier kämpfen im Regen. Ich bin da, um für alle Länder Grenzen zu legen. Das ist meine Welt, ich muss sehen, wie die Kriege mich lenken. Aber kann nicht böse sein, denn ich liebe die Menschen. Und der Manuel im Dreck liegt, dann hol ich ihn raus. Und ich bleibe hier, weil man mich da oben nicht braucht. Wir sind vier Brüder und jeder kennt den anderen. Vier Brüder und jeder ein Element des Ganzen. Wenn sich mal das Glück nimmt, anderen Weg nimmt, nimmst dir selbst in die Hand. Oder nur dann geht's dir gut, nimm mir deinen Kopf, sonst leidest du. Ab heute ein ganzes Leben lang. Bruder, schlich nicht aus. Geh dein Weg, erreich dein Ziel, doch gib nicht auf. Guck nach vorn und du wirst sehen, alles steigt nach oben wie ein Luftballon. Ich wurde wie meine drei anderen Brüder von Gott geschickt. Von Allah, der oben auf den Wolken sitzt, der Hauch des Lebens. Doch der kalte Schauer hinterm Rücken ist lebloser als ne Mauer. Also sei nicht zu wagemutig, denk daran, was ist, wenn das dein letzter Atemzug ist. Weil du mich nicht siehst, heißt es nicht, dass es mich nicht gibt. Denn es ist witzig, wie ihr mich behandelt mit euren ganzen Abgasen. Wenn ich nicht da bin, was wollt ihr alle dann atmen? Wir sind vier Brüder, jeder kennt den anderen. Vier Brüder und jeder ein Element des Ganzen. Wenn sich mal das Glück nimmt, anderen Weg nimmt, nimmst dir selbst in die Hand. Oder nur dann geht's dir gut, nimm mir deinen Kopf, sonst leidest du. Welt, wie wir sie lieben, aber dennoch finden glückliche Menschen es unter mir den Frieden. Ich bin hier geblieben, liefer Kraft für die Pflanzen. Viele haben mich verbrannt hinterlassen, doch ich lass das Lieben nicht sein. Ich regeneriere mich wieder, wenn ich mich mit PA verein. Ihr hört das Gras auf mir flüstern, deswegen pflanzt ein Baum und ich schenk dir Früchte des Lebens. Und ich werd verseucht mit Chemikalien und Pestiziden. Unbefleckt ist nur ein Rest geblieben. Und die Menschen sterben hier und ich nehm sie in Empfang, denn sie kamen und sie werden zu mir. Und behandelt mich gut und ich schaffe euch den Pfad des Glück. Fuck mich ab und ich schlag zurück, denn wir sind vier Brüder. Jeder kennt den anderen, vier Brüder und jeder ein Element des Ganzen. Wenn sich mal das Glück nimmt, anderen Weg nimmt, nimmst dir selbst in die Hand. Oder nur dann geht's dir gut.